herzlich willkommen zum Uncast Episode 281 ABC und Google lief im Schnee. Tja, Thema heute die Frage nach der Zersetzung von Google und dessen Diensten. Alphabet-Töchter müssen Dienste bezahlen. Jawohl, ganz unglaublich. Tja, komme ich gleich dazu. News gibt's natürlich auch wieder, obwohl diesmal nicht so viel. Der zweite Teil vom Audiobeitrag des Alex, ja, heute über Sony Xperia Z5 Kompakt und Samsung Galaxy Note 5. Und natürlich auch wieder die App der Woche. Ein Spiel. Ha, ich verrate nichts. Tja, die Frage nach der Zersetzung. Was ist denn damit jetzt gemeint? Tja, also, es ist so, dass Google, oder beziehungsweise Alphabet-Töchter, ja, müssen jetzt für die Dienste, die zum Beispiel von einer Alphabet-Tochter auf die andere, oder von der anderen genutzt wird, wird da also ganz normal, wie ein normaler Kunde sozusagen, eine Rechnung stellen und derjenige muss bezahlen. Also das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Nest von Google was möchte, ja, was eben verkauft wird, und dann muss Nest ganz normal diese Funktion von Google erwerben, wie jede andere Firma auch. Das ist interessant. Hintergrund ist der, weil ja, und deswegen gab es überhaupt diese Aufspaltung, oder was heißt diese Zusammenkunft, ja, unter der Alphabet Holding sozusagen, weil die Aktionäre wissen wollen, was denn welches Projekt wie viel kostet und notfalls auch dann sagen können, nein, ja, stopp dieses. Besonders diese Moonshot-Projekte, wie sie so schön heißen bei Google. Das heißt, Projekte, bei denen vollkommen ungeklärt ist, ob die überhaupt jemals genutzt werden können. Und manchmal kommen dabei super tolle Sachen raus, die auch sehr stark eben genutzt werden. Ja, früher hatte es eben nicht Moonshot geheißen, sondern was anderes. Moonshot-Projekt war übrigens auch zum Beispiel Android, ja, oder auch Gmail. Ja. Und dennoch wurden diese zu einem großen Erfolg. Ja. Andere Projekte, wie zum Beispiel das Google Glass, naja, davon hat man höchstens noch ein paar Erfahrungen gesammelt, ja, und vielleicht macht man in Zukunft mal wieder ein neues Projekt. Da ist auch jetzt was aufgetaucht, aber das ist ein anderes Thema, das vielleicht auf den Erfahrungen, die man mit Google Glass gemacht hat, da dann eben drauf basiert. Aber, also ganz umsonst was nicht, aber dennoch sind die Shareholders, die sind gar nicht so begeistert darüber, ja, dass Google oder Geld ausgibt, und die wissen nicht, für welches Projekt Google wie viel investiert. Ja. Und deswegen hat man das auch gemacht. Jetzt muss eben hier alles gekauft und gehandelt werden wie bei einem ganz normalen Vertrag von außen. Und damit kann natürlich dann der Anleger sehen, welches Projekt wie viel eben verschluckt hat an Geld oder welche Firma unter dieser Holding da wie viel Umsatz oder Verlust macht. Ja? Deswegen ist ja auch Alphabet eben gebildet durch diese Tochterfirmen Google, Google X, Fiber, Nest, Calico, Life Science und noch mehr, werden auch noch ein paar dazukommen. Bald wird zum Beispiel die Google Cloud Plattform als eigenständiges Unternehmen, ja, gehen, also dann wahrscheinlich Alphabet Cloud oder irgendwas Cloud Plattform, ja, und sowohl Google als auch Nest müsste dann dafür zahlen, Google muss dann dafür zahlen, dass man eben diese Cloud-Plattform benutzt. Und jetzt kommt das Besondere noch daran, diese einzelnen Firmen sind nicht verpflichtet, diese Dienste zu nutzen. Und die Shareholders, also die Anleger, können zum Beispiel auch darauf drängen, dass ein Konkurrenzprodukt genutzt wird, wenn dies günstiger ist als die eigene Firma sozusagen. Ja? Und das ist nämlich genau das Problem. Da könnte eine Zersetzung beginnen, wie wir sie auch schon bei anderen großen Firmen gesehen haben. Sony hat da zum Beispiel seit Jahrzehnten ein großes Problem, was immer wieder zu ganz fragwürdigen Entscheidungen führt und auch zu Einschränkungen in den Diensten. Ich kann mich da zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, bei der PlayStation 2, als zum Beispiel die DVD-Wiedergabe bei den ersten paar Revisionen der PS2 zerstört wurde. Also man konnte das Bild ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, grün hat gefehlt oder rot hat gefehlt. Dieses hat man einfach getrennt, so dass ein Bild, ein DVD-Bild auf dem TV-Gerät, also gar nicht vernünftig zu sehen war. Es hat eine Farbe gefehlt. Ich habe da damals natürlich meine PS2 repariert sozusagen, indem ich die aufgemacht habe und diesen Kontakt überbrückt habe, gelötet habe und dann war alles wunderbar zu sehen. Kein Problem. Aber damals war das deswegen gekommen, weil die Videosparte von Sony gesagt hat, nein, wir lassen uns unser Geschäft nicht kaputt machen, ja, durch diese PlayStation-Sparte. Schon verkaufen wir gar keine DVD-Player mehr. Ja. Und genau deswegen wurde das dann auch tatsächlich gemacht. Gut, heutzutage wird das natürlich unvorstellbar. Die PS4 kann natürlich auch Blu-Rays abspielen, ganz normal, schon auch für die PS3. Aber das war zum Beispiel so ein Teil, wo die Leute dann eben nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben, warum das denn so ist. Auch viele andere Sachen wurden da insgeheim eben gemacht. Zum Beispiel wurde aufgepasst, dass dies oder jenes Gerät nicht die große Soundqualität hat, damit ja nicht die Audiosparte benachteiligt wird. Ja, dann wurde aufgepasst, dass die Videosparte noch da die und die Funktion hat, damit die das Geschäft nicht weggenommen bekommen von der PlayStation-Sparte. Ja, jetzt ist es vielleicht heutzutage umgekehrt. Jetzt passt Sony auf, dass PlayStation nichts weggenommen kriegt von irgendwelchen anderen Sparten. Ja. Und das hört sich total verrückt an. Das hat aber eben auch diese Bewandtnis, weil diese Abteilungen nahezu unabhängig arbeiten können. Bei Alphabet ist es sogar noch deutlicher, weil das ja einzelne Firmen sind, die unter der Holding zusammenarbeiten und da doch recht frei sind. Und durch diese Verpflichtung jetzt, dass man nicht diese Dienste nehmen muss, wenn eben ein Konkurrenzprodukt beispielsweise günstiger wäre, das könnte zu ganz kuriosen Sachen führen. Ich meine, es ist natürlich jetzt am Anfang erstmal noch Spekulation, aber der Tag wird kommen, wo dann zum Beispiel vielleicht ein Cloud-Anbieter der Firma Google ein unschlagbares Angebot macht, ja, oder bleiben wir mal bei kleineren, zum Beispiel bei Nest, ein unschlagbares Angebot macht, das viel besser ist als das Angebot, was dann die Google Cloud Plattform, die Alphabet Cloud Plattform eben machen kann oder macht an Nest, und Nest dann entweder schon von alleine oder durch Druck von Anlegern dann eben den Dienst nehmen muss, den der Anbieter da vorgeschlagen hat und eben günstiger ist. Das stellt natürlich sehr viele Fragen in den Raum. Auf jeden Fall kann man nicht mehr davon ausgehen, dass in Zukunft alles, sage ich mal, bei Google bleibt und schon noch nicht mal bei Alphabet bleibt. Ja? Dass es nicht mehr bei Google bleibt, ist ja klar, weil es aufgespalten wurde, aber dass es eben jetzt noch nicht mal mehr bei Alphabet bleibt. Theoretisch, und das ist das Beängstigende daran, könnte, um jetzt bei Cloud-Plattformen zu bleiben, was ist, wenn denn Box ein gutes Angebot macht, Box.net oder Dropbox. Ja, Dropbox ist gut. Dropbox lehne ich zum Beispiel grundsätzlich ab, weil diese Firma eindeutig, ja, ich meine, wenn Condoleezza Rice da im Aufsichtsrat sitzt, da dürfte ja klar sein, ne, wohin oder woher der Wind weht. Und deswegen ist es für mich nicht akzeptabel, dort auch nur meine Telefonnummer zu hinterlegen. Ja. Aber das könnte natürlich passieren, dass dann auf einmal Dropbox genutzt wird von einer Google beziehungsweise Alphabet Vereinigung, ja, Vereinigung Firma, und dann eben diese Daten dort landen. Ja, interessant. Also man muss sehr, sehr aufpassen in Zukunft. Man kann nicht mehr sagen, ja, das ist alles Alphabet oder das ist alles Google. Puh. Das wird ganz schön happig. Insbesondere eben durch das Auslagern der Cloud-Plattform, was ja schon beschlossene Sache ist, wird demnächst auch stattfinden. Und dann haben wir eben genau dieses Problem schon auf dem Tisch liegen. Irre. Und die Firmen müssen auch den vollen Preis zahlen. Das heißt, es darf hier keine ja, ungewöhnlichen Rabatte geben über das normale Maß hinaus, sonst wird das wieder ein Fall für die Aufsichtsbehörde. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass bei Google sowieso alle ganz genau schauen und sich natürlich sofort freuen, wenn es möglich ist, ja, da irgendwie regulierend einzugreifen. Es ist ja irgendwie so Volkssport geworden, ja. So hau den Google oder sowas, ja. Also, irgendwie, komm mal so vor. Also, es wird interessant werden in Zukunft. Ich würde sagen, das kann man noch gar nicht so richtig abschätzen, was das denn bedeutet und was das auch für die Moonshot-Projekte bedeutet im Endeffekt. Denn möglicherweise können die jetzt auch naja, Finanzierung nicht mehr so einfach tragen wie vorher. Ja, wenn dort Geld fehlt, dann müssen die erstmal das Geld bekommen, ja. Ich würde mal sagen, früher oder später wird Google auch eine Finanzsparte integrieren in Alphabet, so ein Finanzierungsunternehmen, sowas wie ein Kreditinstitut für die eigenen Tochterfirmen, ja, damit die sich dann Geld leihen können, sozusagen, von diesem Kreditinstitut, ja. Und ja, dann eben verteilen, sodass das auch abgesichert ist. Also aufgepasst, liebe Bankiers, eure Bank könnte vielleicht als nächstes gekauft werden von Google. Ja. Oder vielleicht ist es auch gar nicht das Problem für diese Moonshot-Projekte, wenn die dann sagen, tja, wir sind aber eine Tochterfirma von Google. Ja. Oder wir sind Google X. Ja, okay, wie viel Milliarden braucht ihr? Kein Problem. Ne? Kann durchaus passieren. Wäre sogar gar nicht so abwegig. Tja. Also es ist viel zu erwarten und viel Fragezeichen sind am Himmel, ja, was denn da los ist und wie sich das dann entwickeln wird. Ja. Auch heute übrigens ganz so zwischendurch, ja, wenn ja hier jetzt schon wieder die Krise kriegt wegen der Soundqualität. Es tut mir leid, es wird noch bis Mitte Dezember dauern, bis das bestellte Mikrofon eintrifft. Ja, unglaublich, dass es so lange dauert. Wo sind wir denn hier? Ja, tja, ja, hat seine Gründe. Auf jeden Fall, ja, dann wird's besser. Ja, genau. Ziemlich, hoffe ich. Ja, ich komme dann mal zu den News. Da geht's um das Xiaomi Redmi Note 3 zuerst mal. Das wurde da nämlich enthüllt von Xiaomi. Genau. Und ich weiß ja, dass hier Xiaomi-User zuhören. Genau. Und das Redmi Note 3, das wird hier ein interessantes Teil werden, sage ich mal. Es ist nicht übermäßig groß, aber es hat doch einiges an Akkupower beispielsweise. Aber eins nach dem anderen. Erstmal ist das Ding nur 8,5 mm dick. Ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Aber hinsetzen mit dem Teil in der Tasche sollte man sich lieber nicht, sonst kann man ein kleines neues kaufen, denke ich. Es ist allerdings ein Gehäuse komplett aus Metall. Schätz mal Aluminium. Ja, was denn auch sonst? Das 5,5 Zoll Full HD Display wird von einem MediaTek Helio X10 Prozessor angetrieben und 13 Megapixel Kamera dürften ausreichend sein für die meisten Sachen mit einem Face Detection Autofokus. Aha. Mit 5 Megapixel Frontkamera dürften auch die Selfie-Fans einigermaßen zufrieden sein. LTE hat das Teil auch und natürlich das Besondere, die 4000 mAh Batterie. Ja, ich sage immer mal wieder Batterie, weil es eben im Englischen Battery heißt, auch bei Akkus, aber 4000 mAh Akku. Genau. Mit der Oberfläche MIUI 7 drauf, boah, würden sich die meisten wohl anfreunden können. Die ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Und das Einzige, was mich wieder stört, ist ein Fingerprint-Sensor. Ja, wieder was man überkleben muss. Ah ja, aber egal. Und das Xiaomi Note 3 gibt es in mehreren Variationen. Also zuerst mal die eine, wo ich sage, ja, könnt ihr vergessen. 2 GB RAM und 16 GB Speicher. Ja, für $140. Ja. Aber die Version mit 3 GB RAM und 32 GB Storage dürfte interessanter sein für $172. Ja, ihr habt richtig gehört. Das sind Schweinepreise. Unfassbar. Allerdings, bevor ihr jetzt hier was weiß ich, einen hysterischen Anfall bekommt, ja, im Moment ist das Teil eben leider nur in China erhältlich und keine Ahnung, ob das bei uns überhaupt jemals rauskommen wird in Europa. Aber es gibt zum Glück Möglichkeiten, das Xiaomi wohl auch zu importieren. Also wenn einem da die Garantie nicht ganz so wichtig ist, ja, man kann es wohl auch importieren. Ich glaube, das hat in der Vergangenheit weniger Probleme gegeben mit den Xiaomi. Aber dann natürlich nicht für die $172, das dürfte klar sein. Aber auch nicht so viel, wie manche unverschämte Firmen verlangen für ihre Handys, ja? Google, Nexus XP. Na? Tja, wie war das? Ja? Ja, also Xiaomi hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben, sondern zeigt auch, und zwar ebenfalls komplett aus Metall, ebenfalls Alu, ja, schätzungsweise, das Redmi, ne, das Xiaomi Mi Pad 2. Wow. Tja, der Nachfolger des Mi Pads und das kommt mit einer Tegra K1 CPU. Unfassbar. Und ein Intel Quad-Core X5Z8500 CPU. Interessant. Ja. Und noch viel interessanter ist, dass es dieses Tablet auch mit einer Windows oder in einer Windows-Edition gibt, das Windows 10 nutzt, ja, zusammen mit Android unter MIUI 7. Aber es gibt auch natürlich eine Version mit nur Android. Also ganz ruhig bleiben, ja. Ihr müsst kein Windows kaufen. Dann die technischen Daten sind einigermaßen okay, würde ich mal sagen. Ja, bis auf Kleinigkeiten, tja, also ein 7,9 Zoll Display, also knapp 8 Zoll, ist ja gut. 2048x1536 Spielpunkte Auflösung, das sind 326 ppi, vollkommen ausreichend. Prozessor 64-Bit Intel Atom X5 Prozessor, wie eben gesagt. 2 GB Dual Channel LPDDR3 RAM, ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach, aber okay. Interner Speicher gibt es eine 16 GB Version. Und eine 64 GB Version. Ah. Kamera 8 Megapixel, ja, und 5 Megapixel Front-Facing-Kamera. Für ein Tablet ist es wohl noch okay. ein 6190 mAh Akku mit Fast Charging Funktion, ja, genauso wie ein wie 3G, Wi-Fi, AC, habt ihr richtig, 3G, ja, und Bluetooth 4.1 und USB Type-C Connector. Sehr toll. MIUI 7 habe ich schon gesagt. 322 Gramm schwer und gibt's in Grau und in Champagnergold. Die Preise ebenfalls schweinegut. Die kleine Version für $156 und die 64 GB Version $200. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für das Geld kann man schon über die nur 2 GB RAM etwas hinwegdenken, wenn man das nämlich dann in Midrange einordnet, ja, dann wäre der Preis immer noch super. Aber mal abgesehen von dem RAM würde ich schon sagen, dass es eher, ja, dass es eher ein bisschen über Midrange schon liegt, wenn ich mir den Prozessor angucke, ja. Also das ist schon zwischen Midrange und High-End, ja, wohl angesiedelt. Und dafür ist der Preis extrem genial. Wahnsinn. Irre. Also Xiaomi hat sich da wirklich übertroffen. Aber auch hier ist natürlich die Frage, wird es jemals zu uns kommen, wird es jemals in Europa erhältlich sein? Das kann man so jetzt gar noch nicht sagen. Ehrlich gesagt, ich hoffe es, vielleicht findet sich ein Importeur, der dann für vernünftige Preise das Teil importiert. Wenn das Ding natürlich wieder deutlich über 300 Euro kostet, dann ist der Preisvorteil weg und dann gibt's natürlich da auch wieder bessere Alternativen von anderen Firmen. Ja, das ist klar. Gut, die Cyberwoche im Play Store läuft noch. Ja, wer es noch nicht getan hat, der kann mal da reinschauen auf play.google.com/store, ja, oder auf seinem Android-Gerät einfach hin den Marketplace öffnen und Play Store öffnen und dort findet ihr natürlich einige Angebote, zum Beispiel Apps günstiger, ja, Rabatte auf Filme, auf Musik und auch auf Zeitschriften. Der sogenannte Kiosk, ja, Newsstand nennt das sich bei Google, der hat etliche Abos und Zeitschriften und so weiter im Angebot deutlich reduziert. Interessant vielleicht auch hier die Ausgabe vom Wired Magazin beispielsweise. Pro Ausgabe 99 Cent statt 3,99 Euro. Das ist ganz gut, finde ich. Also da könnt ihr sicherlich was finden, wenn ihr da interessiert seid. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, ja, ist es einfach zu unspektakulär, was dort auf Google Play eben auf diese Cyberwochen da wie das da gemacht wird oder was da angeboten wird. Sind wir mal bei den Büchern, gehen wir mal zu den Büchern. 80% reduziert, es ist ja Wahnsinn, sagt ihr. Unglaublich. Nun, aber ehrlich gesagt, die Bücher, die dort angeboten werden, die 80% bis 80% reduziert sind, ist einfach, also Entschuldigung, wenn die Autoren, wenn ich den Autoren vielleicht Unrecht mache, Unrecht tue hier, aber die sind Schrott. Das ist Mist. Zumindest mal für so ein Angebot. Das sind sicherlich gute Titel dabei. Ja, ich sehe hier zum Beispiel Roland Müller, der Clan des Greifen. Das sieht ganz gut aus. Kostet statt 1,99 nur 99 Cent. Etwa 50%. Und das ist schon okay für den Titel. Aber jetzt sag ich mal, sind wir mal ehrlich, das sind keine Titel, die top sind. Ja. Und deswegen muss man ganz klar sagen, ist das alles äußerst, naja, also nicht zufriedenstellend. Sagen wir es mal so. Ja. Also ich kann mir zwar hier schön gut hier für 2,99, keine Ahnung, was das vorher gekostet hat, steht nämlich nicht dabei, die echte Hostess holen und hoffe, dass das vielleicht was Gutes ist. Aber es ist eben kein Top-Titel. Das ist genau das Problem. So setzt sich das halt fort. Die Angebote sind sehr, sehr gut. Wenn man das sieht, im Einzelnen, zum Beispiel bei den Apps, ja, gibt es die Cyberwoche mit den besten Deals. Aber da sind wir beim anderen Punkt. Das ist total undurchsichtig. Ja. Da werden Spiele, die sowieso kostenfrei erstmal heruntergeladen werden können, aber dann durch Ingame-Aktionen oder Ingame-Zeugs da, ja, eben wieder aufgewertet werden müssen oder können. Dann wird hier gesagt, okay, auf die Ingame-Sachen. Aber genaueres sieht man da nicht. Dann steht hier eben In-App-Products von 99 Cent bis 99 Euro, ja, pro Stück. Und was es dann letztendlich kostet, weiß man nicht. Es ist total undurchsichtig. Hier steht drauf, dass es eben einen Rabatt gibt. Ja, wie jetzt in der Cyberwoche. Aber was denn, wo denn? Und das ist eben schon ziemlich komisch. Außerdem habe ich das Gefühl, dass einige auch schon wieder erhöht worden sind. Ja? Also ist sowieso jetzt momentan mit Vorsicht zu genießen. Es steht nicht bei allen dabei, dass es auch, oder wie stark das reduziert wurde. Zum Beispiel hier steht Game Deals für 99 Cent aufwärts. Und ja, dann sind aber auch hier Spiele dabei, die 2,99 kosten. Ja? Zum Beispiel Ticket to Ride. Und da steht nichts dabei, dass es schon mal günstiger war. Also es ist schon ziemlich undurchsichtig, also absolut undurchsichtig. Und die Angebote, die sind wirklich, also das haut einem wirklich nicht vom Hocker. Ganz einfach, sag's klipp und klar. Auch die Alben für 1,99. Ja, schön, toll. Tut mir leid, also einen geschenkten Gaul schaut man jetzt nicht ins Maul, ne? Aber die Lokalhelden, das Beste aus Deutschland, da geht man ja schon das Messer im Sack auf, ja. Also was ist denn hier los, ne? Das sind Dinger, die. Ich habe keinen einzigen Künstler, einen einzigen Künstler von dem, was da drauf ist, schon jemals gehört. Das hat aber wahrscheinlich auch mit meinem Musikgeschmack zu tun, ja. Aber dennoch, ja, also das ist auf jeden Fall nicht sehr zufriedenstellend. Und ich sag's auch ganz einfach, ich hab's in der Rios Wohnsicht auch schon gesagt, das soll ja hier sowas wie der Black Friday, wie die Black Friday Deals sein oder die Cyber Weeks oder Cyber Monday, was eben da in den USA eben alles Mögliche hier gemacht wird. Und ich kann auch sagen, da kann ich verstehen, dass die Leute sich um die Dinger kloppen. Und zwar wirklich kloppen. Ja, würdest du jetzt nicht machen, aber ne, trotzdem. Wenn ich das dann hier vergleiche mit den Sachen, was es hier gibt, dann muss ich sagen, um Himmels Willen, das ist noch nicht mal annähernd interessant, noch nicht mal annähernd, ja. Ich könnte hier die ganze Zeit über so weitermachen, ja, könnt hier Sachen bringen, zum Beispiel Big Hero habe ich mich gefreut. Oh, Wahnsinn, den Film für 6,99 kaufen, das ist ja mal nicht schlecht, ja, da bin ich ungefähr so, wie die DVD ja, kostet, ja. Und dann sehe ich, dass hier dass es nur die SD-Version ist für 6,99, ja, die HD-Version 11,99. Und ja, das war's denn wieder, weil es die Blu-ray, die würde es für 9,99 geben. Ich hole mir zwar keine Blu-rays aus Prinzip nicht, aber ich zahle auch natürlich nicht mehr für die HD-Version, als eine Blu-ray kostet im Laden. Das ist ganz klar. Ja, und das müssen die Firmen einfach mal einsehen. Und das ist noch ein Angebot von der Cyber Week. Ja, also das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Ja, und wie gesagt, die Preise müssen halt so sein, dass es einem die Schuhe auszieht. Das erwartet sich von diesen Angeboten, so wie es in den USA eben auch ist. Und wenn man das hier nicht machen kann, dann sollte man das auch erst gar nicht so groß hinmachen, weil man macht da wirklich die Leute zwar neugierig und dann sind die Leute tierisch enttäuscht, ja, wenn dann eben die Preise doch relativ hoch sind. Also viel höher, als man erwartet hat. Ich habe da gerade gesagt, Zum Beispiel auch Amazon hat es gemacht, in der Riesenwohnung habe ich das gesagt, Amazon hat es schon gemacht mit dem Chromebook 9, wie waren es, $92 in den USA. Ja, bin schon gleich auf die Suche gegangen bei Amazon.de und wollte es sofort bestellen, den Acer Chromebook 11 Zoll. Dann gucke ich das bei uns, 279 Euro. Ja, schönen herzlichen Glückwunsch, danke. Und bitte sehr, weiter geht's. Naja, was soll's. Und auch bei Amazon sind die Angebote in der Cyber Week, der Cyber Monday einfach, naja, also da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Nö. Wenn günstig, dann, also wenn sowas ist, da erwarte ich dann doch mehr. Ich bin da ganz knallhart und frech. Ja, da erwarte ich amerikanische Zustände. Ja, wo dann eben nicht nur die Ladenhüter reduziert werden, sondern auch das Topzeug reduziert werden zu unglaublichen Schweinepreisen. Und dann können wir da hingehen und das Teil holen. Ja, und wenn dann hier irgendwie ein Teil, wo sowieso schon teuer ist, ich habe das auch in der Reviews Warns gesagt, da kommt Wärmepumpentrockner von Siemens, ja, 45% reduziert oder so. Ist toll, ja, 45% günstiger, kostet 548 Euro, ja, und weiter geht's, ne? Dann sollen die den Wärmepumpentrockner oder einen Trockner für 199 Euro, ja, von mir aus 60% auf 50% reduzieren, dann sind wir bei unter 100 Euro, ja, und dann gehe ich los oder dann klicke ich mal schnell auf Bestellen, ja, ganz einfach. Aber vorher kommt dann nur ein Gehen. Naja. Gut, immerhin gibt's eine Sache, was ich gefunden habe, und zwar, es war schon mal App der Woche im Ancast, ja, der DigiCal Plus Kalender, diese Kalender-App, die wirklich ziemlich gut ist. Also es hat ja wirklich, es gibt wirklich nicht viele, die mich dazu verleiten, der Google Kalender-App Adieu zu sagen, stattdessen eine andere Kalender-App zu nutzen. Ja. Aber DigiCal Plus Kalender, das hat's mal für eine kurze Zeit geschafft, ja. Und ich finde, das ist einer der besten Kalender-Applikationen, die man finden kann. Und die gibt's jetzt 50% reduziert. Für nur 2,50 € bekommt ihr die Premium-Version, also die DigiCal Plus-Version. Und allein schon die Widgets, die da dabei sind und die ihr relativ umfangreich konfigurieren könnt, übrigens auch mit eurem eigenen Hintergrund, was der Kalender, die Kalenderansicht betrifft und. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache und die kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr hier sowas an sowas denkt, Kalender-App zu ersetzen, dann schaut euch mal DigiCal Plus an, momentan für 50% weniger. 2,50 €. Das ist es doch, ne? Ha. Tja. Was gibt's noch? OnePlus gibt die Probleme mit dem USB-Kabel zu, versucht sich hier rauszuwinden und tauscht aber um. Ja, ganz klar, das Problem war ja, habe ich schon drüber gesprochen. Ein Google Plus Mitarbeiter macht da ja sich die Mühe und überprüft Kabel, ob die sich an den USB-C-Standard halten. Bei dem OnePlus-Kabel war das nicht so und die konnten sogar oder können sogar Ladegeräte beschädigen. Ja, wenn ihr die Kabel benutzt, könnt also eure Hardware über den Jordan gehen. Schuld daran war ein Widerstand, der einfach falsch gesetzt wurde und hier druckst eben der Chef von OnePlus rum, ja. Und wenn man das so liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass er sagen will, ja, aber der OnePlus-Standard, also der Nicht-Standard, ist besser als der Standard, den das USB, also das, wo offiziell USB-C-Standard eben ist, ja. Und fertig. Kein Wort darüber, ob jetzt dann auch das Gerät, also das OnePlus 2, ob das irgendwie ein Software-Update gibt oder sogar eine Hardware-Revision neu bekommt, denn so wie ich das verstanden habe, entspricht diese Hardware, das OnePlus 2, nicht dem USB-Standard. Und deswegen hat man diese Kabel so konstruiert, damit man trotzdem einen Quick Charge machen kann. Ja. Und die Geräte, die sich eben an diesen Standard halten, die können eben beschädigt werden durch das Kabel. Und jetzt wird zwar umgetauscht, aber dieses Rumdrucksen von dem OnePlus CEO finde ich gar nicht so toll. Und da wäre eigentlich eine fette Entschuldigung notwendig gewesen. Natürlich der Umtausch, das wird ja auch gemacht. Aber auch dann noch eine Aussage dahingehend, was denn jetzt mit der OnePlus 2 Hardware passiert und wie man das Problem vielleicht in Zukunft dann lösen kann. Unfassbar. Das ist mal wieder, tut sich OnePlus mal wieder nicht mit Ruhm bekleckern, aber in letzter Zeit wird es eh selten, mit dem Ruhm bei denen. LG startet die Produktion des Nucleon 2-Prozessors. Der Nucleon 1 kam ja nicht so gut an, weil er eben nicht so leistungsfähig war. Jetzt wollen die aber mit dem Nucleon 2 hier in andere Gefilde gehen, mit einem neuen ARM-basierten 64-Bit-Octa-Core-Prozessor, ja, der genug Power hat, um der Konkurrenz von Qualcomm und Samsung eben die Stirn zu bieten. Ja, und der wird in einer 14 Nanometer Produktion hergestellt, ja. ich habe leider hier noch keine Benchmarks oder so vorliegen, soll aber sehr, sehr gut sein und soll in den nächsten Flagship-Geräten verarbeitet werden, ausgeliefert, oder die Produktion, wie gesagt, hat schon begonnen. Und man darf also erwarten, dass in den nächsten Geräten von LG, die vorgestellt werden, dieser dann eben verbaut wird. Ja. Und ich finde es ganz gut, dass es Konkurrenz im Prozessormarkt gibt. Sehr interessant, aber auch, dass so viele verschiedene Firmen jetzt anfangen, ihre eigenen Prozessoren zu bauen. Angefangen hat ja Samsung damit, mit dem Exynos-Prozessor, was mich wenig gewundert hat. Die haben ja hier sehr ja, möglichst große Marktmacht, sagen wir mal so. Dann war, glaube ich, wer hat das denn den Kirin-Prozessor eingesetzt? War das HTC? Oder nee, ich glaube Huawei war das. Ich glaube Huawei. Die haben ihren eigenen Prozessor eingesetzt und jetzt will eben LG auch seinen eigenen Prozessor hier nutzen. Interessant. Google hat ja auch schon angekündigt, dass sie wohl einen eigenen Prozessor beziehungsweise sogar ganze Hardware produzieren wollen. Ja. Die haben ja genug Kapazität, die können es machen. Wer Schwierigkeiten hat auf dem Markt, als ob ich hier wieder mal den Teufel an die Wand gemalt hätte, ja, das ist Jolla. Der Jolla-Chef sagt ganz klar, dass sie ums Überleben kämpfen und die Auslieferung des Tablets mit der Android-Alternative Sailfish ist noch nicht mal mehr gesichert. Also, die sollte eigentlich jetzt rauskommen, ja, aber das ist jetzt unsicher geworden. Ein Geldgeber ist abgesprungen und somit gehen dem Unternehmen momentan 10 Millionen US-Dollar durch die Lappen und das bedeutet eben einen harten Schlag. Und ja, jetzt muss im Dezember, da findet eine neue Finanzierungsrunde statt, muss hier eine Lösung gefunden werden. Wenn also kein neuer Geldgeber hier einspringt, dann ist die Firma Jolla wohl am Ende. Die Jolla Tablets liegen momentan, wie gesagt, auf Eis. 12.000 Vorbestellungen gab es. Aber in dieser Situation kann man die so nicht ausliefern, kann man die so nicht herstellen, da einfach nicht die Finanzierung gesichert ist davon. Interessant ist es in dem Zusammenhang ja, wie ich schon gesagt habe, dass man eben mit diesen Android-Alternativen es schwer hat. Man kämpft hier natürlich gegen große Marktanteile und es ist eigentlich schon sehr verwegen von so einem Underdog, ja, mit seinem eigenen System zu probieren, etwas zu reißen. Ja, ich fand das, ich, oder ich finde das Sailfish OS gar nicht schlecht, aber das Problem ist eben, dass man hier also in dieser Größenordnung gar nicht so agieren kann, wie jetzt eben Google mit Android, die jetzt eine Version nach der anderen raushauen. Jetzt kommt wieder Marshmallow und bei Sailfish OS gibt es zwar auch immer Updates, aber die große Entwicklung bleibt natürlich hier auch durch die Communities gebremst. Ja, das ist so ein Problem, wo man am Anfang hat und wenn die Firma zu groß wird hat. Normalerweise. Google ist da wohl eine Ausnahme. So agil wie Google gibt's keine große Firma mehr, die so reagieren kann. Ja. Und ja, das Problem hat man aber eben auch am Anfang, wenn man natürlich eine kleine Nutzerbasis hat und die darf man ja nicht verprellen, dann kann man nicht einfach Funktionen einführen, von denen man sich vieles verspricht und wo vielleicht auch gerechtfertigt wären für den Massenmarkt, weil dann die Nutzerbasis schnell wegbrechen kann. Also man ist da sozusagen dazu verdammt, also die Entwicklung so langsam zu machen, dass die Leute, wie zum Beispiel die Google Plus Heuler, ja, die bei mir übrigens alle aus dem Stream rausfliegen, ich habe das in der Regelsprechung erklärt, tut mir leid, die werden dann eben, die können das eben nicht so machen, weil dann eben die Google, die Userbasis wegbrechen kann und dann stehen die da komplett ohne. Und dann ist es dann natürlich ein zu großes Risiko. Ja, jetzt wird man sehen, was passiert im Dezember, wie gesagt. Und schade wär's ja, weil ich fand das Sailfish, wie gesagt, immer sehr gut. Aber es muss sich weiterentwickeln. Jetzt ist gerade mal die Version 2.0 im September erschienen. Und damit ist es möglich, eben auch Tablets, große Bildschirme zu nutzen und das seht ihr auch schon eben, wo genau das Problem liegt. Die Auswahl ist da sehr, sehr gering. Es gibt das Smartphone, das Tablet. Das Smartphone ist mir zu klein. Das Tablet hat nicht genug Funktionen. Damit war's. Das war's dann, ja. Okay? das ist einfach ein generelles Problem. Ich habe hier keine, 80, 90 verschiedene Geräten, wo ich mir dann das Richtige aussuchen kann. Und bei mir hört es halt schon beispielsweise auf, wenn das Tablet keine Telefonfunktion hat, dann ist es vorbei. Das geht nicht. Nur als Beispiel jetzt. Und das ist nun mal so. Das ist eben auch das große Problem bei den kleineren Firmen, dass die da eben nicht so agieren können. Wenn die kein Android drauf haben. Das ist es. Gut, Entsperrung durch Google, tja, das war so eine Sache. Da hieß kurzzeitig, Google kann die Bildschirmsperre abschalten. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel einen PIN oder ein Passwort oder auch ein Muster habt, ja, mit dem ihr das Handy entsperrt, da hieß es von einer Staatsanwaltschaft in den USA, dass man das tatsächlich, also dass Google das machen kann, wenn die Behörden das wollen. Ja. Ist doch schön zu hören, dass die Richter in den USA genauso wenig Ahnung von der Elektronik haben und von Smartphones wie bei uns auch. Ja. Oder vielleicht ist es erschreckend, ja, vielleicht eher das. Es funktioniert so nicht, ja. Das sagt ein Google-Entwickler, der klar und deutlich widerspricht. Adrian Ludwig stellt das auf Google Plus klipp und klar. Er arbeitet seit 5 Jahren in der Android-Sicherheitsabteilung und für alle Versionen seines Betriebssystems, des Betriebssystems gilt, dass man dass Google nicht drauf zugreifen kann, ja, auf diese Entsperrung. Also, das ist schon eine Aussage und zwar unerheblich da, ob das verschlüsselte Daten sind oder nicht. Und damit wird klar einem Bericht eines New Yorker Bezirksstaatsanwalts widersprochen. Könnt ihr mal glauben oder nicht glauben? Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube in dem Fall eher Google, weil der Zugriff auf die Bildschirmsperre wird wohl sehr unsinnig, sage ich mal. Vor allem, wenn dann die Daten eh verschlüsselt abgelegt werden, wie zum Beispiel eben vorgesehen bei Marshmallow. Also ist das alles äußerst vage und die Ermittlungsbehörden würden da sowieso wahrscheinlich heutzutage andere Quellen versuchen anzuzapfen, als das Handy zu entsperren und dort dann irgendwas damit zu reißen. Ja, also. Ja, Android 6.0, das wird jetzt für das LG 4 ausgeliefert. Das LG 4 bekommt jetzt also dieses Update endlich. Ja, dürft euch also freuen. Heute hat es begonnen in Europa, die Verteilung. Bis ihr das dann letztendlich bekommt, kann es allerdings noch eine Zeit lang dauern. Ihr kennt das vielleicht ja schon. Die einen haben das Glück, bekommen es heute vielleicht. Und die anderen bekommen es vielleicht in etlichen Wochen erst, ja. Ungerechtigkeit ist das unglaublich. Ja. Da müsste man ein Gesetz dafür geben, ja. Das Recht, Updates genauso schnell zu bekommen wie alle anderen. Ja, oder wie die anderen. Dass keiner mehr benachteiligt wird. Eigentlich sogar ziemlich wichtig. Bei Sicherheitsupdates beispielsweise ist es äußerst wichtig. Da kann es nicht sein, dass ein User noch eingreifbar ist, während der andere User dieses Update schon hat. Was soll das? Das muss für alle gleichzeitig angeboten werden. Ja, und wer das nicht kann, der muss halt seine Serverkapazität erweitern. Hä? Hä? Tja. Gut, dann komme ich jetzt mal zum Audiobeitrag vom Alexander, vom Alex. Zweiter Teil heute, ja, weil er dann doch ein bisschen lang war. Und heute geht's um Sony Xperia Z5 Kompakt und das Samsung Galaxy Note 5. Also, wenn euch jetzt der Einsatz ein bisschen komisch vorkommt, wie gesagt, der erste Teil könnt ihr hören in der Folge im Uncast 280. Also dann legen wir wieder los, Alex. Ja, dann komme ich mal zum Sony Xperia Z5 Kompakt. Auf dieses Gerät habe ich mich gefreut, seit ich zum ersten Mal davon gehört hatte. Vor allem wegen der Größe. Ich bin ja ein Anhänger von kleinen Handys. Obwohl ich selbst diese, was hatte es, 4,7 Zoll, glaube ich. Oder 4,6. Gar nicht mehr so klein finde. Verglichen mit dem Galaxy S2, das ich mal hatte mit 4,3 Zoll. Das wäre eigentlich die richtige Größe für mich. Aber sowas scheint es ja nicht mehr zu geben, wenn man auf gute Leistungsdaten Wert legt. Ich habe mir also das Z5 geholt, das Z5 Kompakt, und ausprobiert. Es ist ein schönes Gerät, hat eine angenehme Größe. Wie gesagt, für mich könnte es noch ein bisschen kleiner sein, aber okay. Es ist schnell, aber leider hat es nur 2 GB Arbeitsspeicher. Und das ist eigentlich für die heutige Zeit schon zu wenig. Was mir auch im Vergleich zum S6 aufgefallen ist, die Kamera startet langsamer, deutlich langsamer als beim S6. Es hat zwar eine dedizierte Kamerataste, mit der man es ja eigentlich schnell jederzeit starten können sollte, aber so schnell geht es dann leider gar nicht. Denn man muss die Taste erstmal 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Kamera überhaupt anfängt zu starten, und dann dauert es noch ein paar Sekunden, bis sie geladen ist und man ein Bild machen kann. Also, ich würde mal sagen, 4, 5 Sekunden, bis man das erste Bild machen kann, da ist das Motiv vielleicht schon weg. Schade, da hatte ich mir eigentlich mehr versprochen von so einer Kamerataste. Ich dachte mir eigentlich, man drückt da drauf und hat dann innerhalb von 1 Sekunde ein Bild gemacht oder so. Leider nicht. Darum finde ich die Taste auch gar nicht mal so nützlich. Also im Vergleich zum S6 wieder, Beim S6 kann man mit den Lautstärketasten ein Bild auslösen, wenn die Kamera erstmal gestartet ist. Ist jetzt auch kein Nachteil gegenüber einer eigenen Kamerataste, wie ich finde. Also sehe ich eigentlich gar keinen Grund mehr, warum man diese Kamerataste braucht. Ja, noch ein Nachteil. Es gibt kein Wireless Charging beim Z5. Also insgesamt fand ich es schon ein schönes Gerät, aber ich habe mich dann fürs S6 entschieden. Auch wenn die Größe beim Z5 mir mehr zugesagt hat. Dann hatte ich also das S6 und war recht zufrieden mit dem, bis ich aber festgestellt habe, dass das Gerät ein Problem mit dem Autofokus hatte. Und zwar hat es beim Autofokus manchmal ein suchendes Geräusch von sich gegeben. Das hat man vor allem, wenn man den Fokus auf manuell gestellt hat und den Regler von nah auf fern hin und her geschoben hat, hat man das besonders gut nachstellen können. Ich habe da ein bisschen recherchiert und gesehen, dass da mehr Leute mit dem Probleme haben. Und ich hatte da einfach Angst, dass es mit der Zeit immer schlimmer wird und ich dann die Kamera gar nicht mehr gescheit benutzen kann, dass es bei jedem Bild, das ich machen will, erstmal 10 Sekunden dauert, bis der Autofokus richtig eingestellt ist. Also habe ich es deswegen, vor allem deswegen, zurückgeschickt. Also nicht einfach zurückgeschickt, sondern reklamiert, dass es nicht richtig funktioniert, dass es einen Schaden hat und mir das Geld erstatten lassen. Und dann saß ich wieder da mit dem langsamen alten S5. Und wenn man von was Schnellerem zurück zu was Langsamem muss, das macht keinen Spaß. Darum habe ich angefangen, mich mit dem Note 5 näher zu befassen. Da war ich ja anfangs auch eher skeptisch, als es vorgestellt wurde. Ja, auch wegen den gleichen Gründen wie beim S6. Kein Wechselakku, keine SD-Karte. Aber damit hatte ich mich inzwischen zurechtgefunden. Und das Problem war nur noch, dass es das in Europa gar nicht gibt. Es gab zwar Gerüchte, dass es nach Europa kommen soll, also ein Gerücht insbesondere, dass es im Januar kommen soll, hat irgendeine rumänische Android-Seite oder so berichtet. Ja, schön, kann man sich leider nicht drauf verlassen. Zudem dachte ich mir, der Preis wird da wohl auch ganz schön hoch sein. Es wurde ja zusammen mit dem S6 Edge Plus vorgestellt. Und ist von den technischen Daten her auch sehr ähnlich. Dieses kostet in Europa in der 64 GB-Version etwa 900 Euro. Jedenfalls war das, als ich da recherchiert habe, der Preis. Da wäre ein Import billiger und schneller. Und darum habe ich auch letztendlich mich für den Import entschieden. Nachteil ist natürlich, dass man dann keine Garantie kriegt oder es ist auf jeden Fall erheblich schwieriger. Aber da muss ich sagen, mit der Samsung-Garantie bin ich eh nicht so zufrieden. Mit dem S5 hatte ich mal ein Problem, oder habe ich immer noch, nämlich dass der Deckel von dem USB-Port nicht mehr hält. Das hat ja wegen Wasserdichtheitsgründen so einen Deckel über dem USB-Port, damit der trocken bleibt. Und der hält bei mir nicht mehr gescheit. Ich wollte das reklamieren. Antwort: Nö, mach mal nicht, das Gerät ist geroutet. Hallo? Was hat der Deckel mit Root zu tun? Ich habe es also einfach abgelehnt. Na gut, heißt für mich also, Samsung gibt im Prinzip keine Garantie, außer man hält sich genau an ihre Bedingungen. Die meisten Leute machen das wahrscheinlich, aber ich nicht. Ich mag meine Geräte geroutet. Darum kann mir die Garantie wurscht sein und der Import hat eigentlich keine Nachteile mehr. Ich habe mir dann einen Händler gesucht bei eBay, der aus Amerika liefert. Kurioserweise aber eine arabische Version und nicht eine amerikanische. Das ist auch wichtig, denn in Amerika gibt es andere LTE-Bänder. Das heißt, man hat hier in Deutschland dann unter Umständen gar kein LTE, je nach Provider oder vielleicht nur in manchen Gegenden. Ich habe auch sowas gelesen wie LTE geht in der Stadt, aber in ländlichen Gegenden kriegt man keins, weil da andere Bänder benutzt werden. Ich habe dann also das Modell SMN920C genommen. Wie gesagt, für den arabischen Markt bestimmt und es unterstützt die gleichen LTE-Bänder, wie hier auf dem deutschen Markt eingesetzt werden, bei allen drei großen Netzbetreibern, nämlich das Band 3, 7 und 20. Falls sich jemand da genauer interessiert für solche Importsachen, kann ich eine Seite empfehlen, nämlich willmyphonework.net, in einem Wort. Da kann man überprüfen, ob das Gerät, das man haben will, mit den deutschen Netzen funktioniert. Die Lieferung vom Note 5 ging ziemlich schnell. Bestellt habe ich an einem Donnerstagabend und am darauffolgenden Montag hatte ich es dann schon. FedEx hat sich dabei auch um die Zollabwicklung gekümmert. Ich musste nicht irgendwo hinfahren und es dort abholen und bezahlen und so, sondern das Gerät wurde direkt zu mir geschickt und ein paar Tage später kam dann eine Rechnung über die Einfuhrumsatzsteuer. Mit dieser Einfuhrumsatzsteuer hat mich das Gerät knapp unter 800 Euro gekostet. Eigentlich wollte ich nicht so viel für ein Handy bezahlen, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Und immerhin ist es noch billiger als mein vermuteter Preis für das europäische Note 5, wenn es denn mal kommen würde. Diese 899 Euro, die das S6 Edge Plus mit 64 GB kosten würde. Der Händler heißt übrigens bei eBay Never-MSRP, falls ich damit jetzt jemanden dazu inspiriere, sich auch eins zu importieren. Hat alles wunderbar geklappt bei dem Händler, kann ich empfehlen. Auch empfehlen kann ich das Gerät an sich, es gefällt mir sehr gut. Ist ja eigentlich zu groß für meine kleinen Hände. Ich muss es schon, wenn ich von ganz oben auf dem Bildschirm nach ganz unten runter will, in der Hand ein bisschen rumschieben, um das zu schaffen. Aber so gesehen muss ich das auch beim S5 oder beim S6, also was soll's. Besonders ist ja beim Note, dass es diesen S-Pen hat und der funktioniert wirklich fantastisch. Handschriftliche Notizen funktionieren wunderbar. Man kann auch direkt auf das ausgeschaltete Display schreiben und da Notizen machen. Dann geht ein Teil vom Display an, es bleibt zwar im Großen und Ganzen schwarz, aber man kann einfach drauf losschreiben, das ist ja die Hauptsache. Man muss keine App starten oder so, muss es nicht entsperren. Wirklich sehr gut gemacht. Auch sehr gut ist der S-Pen zum Swipen, beziehungsweise die Flow-Eingabe von SwiftKey. Ich finde, mit dem Finger ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil der Finger nicht so wirklich gut rübergleitet übers Display. Da ist die Reibung einfach ein bisschen zu groß. Da ist so ein S-Pen wunderbar geeignet, um mit dem schnell zu schreiben und auch präzise die Tasten zu treffen. Gut geeignet ist der S-Pen auch für solche Anwendungen, bei denen man sehr präzise bestimmte Bereiche auf dem Bild treffen muss, wie zum Beispiel eine Remote-Steuerung eines Rechners. Wenn man sich beispielsweise per RDP auf seinen Desktop-Rechner draufschalten will, dann geht das auch sehr gut mit dem S-Pen. Da kann man viel leichter zum Beispiel dieses X zum Schließen eines Fensters treffen, als mit dem Finger. Dann gibt's auch noch so ein paar schöne Features, die Samsung eingebaut hat, zum Screenshots machen. Man kann mit dem Stift einen Bereich auf dem Bild auswählen, mit einem Auswahlrechteck oder mit einem Lasso, und davon nur von dem einen Bereich einen Screenshot machen und das dann verschicken oder speichern oder was auch immer man damit machen will. Es gibt dann auch sowas, das nennt sich Samsung Scrapbook, in dem man solche Sachen sammeln kann. Damit habe ich mich aber nie wirklich befasst, da ich bisher keinen Bedarf hatte. Ich hatte früher mal das Note 2, das ja auch damals schon einen S-Pen hatte. Der hatte aber so ein kleines Problemchen, dass man zwar damit das Display bedienen konnte, aber nicht diese, wie heißen diese Buttons unterm Display, Softkey-Buttons oder so. Da musste man dann wieder den Finger nehmen. Das ist ein bisschen komisch gewesen, nicht wirklich schlimm, aber wurde auf jeden Fall jetzt mit dem Note 5 verbessert. Da kann man sowohl das Display als auch diese Buttons bedienen. Also sehr schön, dass auch solche Kleinigkeiten verbessert werden. Eine andere Verbesserung gegenüber Vorgängermodellen ist die Pixeldichte. Wenn man die alten Note-Geräte neben ein Gerät der S-Reihe gelegt hat, konnte man eigentlich sehen, dass der Bildschirminhalt praktisch nur vergrößert dargestellt wurde. Man hat eigentlich auf beiden Geräten das gleiche dargestellt gehabt, nur auf dem Note war es einfach größer. Damit hat das Note für mich immer so ein bisschen ausgesehen wie ein Rentner-Handy, weil einfach alles so groß war, große Schriften, große Buttons im Telefon, in der Telefonanwendung. Hat mir persönlich nie gefallen. Ich möchte lieber mehr auf dem Bildschirm dargestellt haben und dafür in der gleichen Größe wie auf einem S-Gerät. Als Root-Nutzer konnte ich das zwar auch beim Note 2 problemlos ändern, indem ich eine bestimmte Datei angepasst habe. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber das ging auf jeden Fall, dass man da auch eine höhere Dichte einstellen konnte und dann, ja, sieht so aus, als hätte man einfach eine höhere Auflösung auf dem Gerät. Ging also, aber nur für Root-Nutzer. Beim Note 5 hat man jetzt von vornherein eine höhere Dichte. Also man sieht tatsächlich dann, wenn man es mit dem S6 vergleicht oder mit dem S5, in der E-Mail-Anwendung zum Beispiel eine der zwei E-Mails mehr in der Übersicht. Und das gefällt mir sehr gut, dass es auch hier geändert wurde. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt zum Note 5 oder theoretisch auch zum Galaxy S6 Edge Plus, nämlich Fast Wireless Charging. Das ist ja ein neuer, ja, Standard, kann man es wahrscheinlich nicht nennen, ein neues Verfahren von Samsung, mit dem Wireless Charging und Quick Charge kombiniert werden, sodass man auch kabellos relativ schnell laden kann. Es ist natürlich immer noch nicht so schnell wie kabelgebundenes Fast Charging, aber es ist doch ein Stück schneller als normales Wireless Charging, was letztendlich für mich auch dafür gesprochen hat, lieber ein Note 5 zu nehmen, als meinetwegen ein neues S6, das dann hoffentlich ohne Kamerafehler gekommen wäre. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr schön finde. Es hatte am Anfang bei mir nicht funktioniert, weil ich kein passendes Netzteil hatte. Mir ist nämlich aufgefallen, für Fast Wireless Charging braucht man auch ein Quick Charge Netzteil, damit es funktioniert. Also mit diesem Quick Charge Standard von Qualcomm ist der, glaube ich. Sonst macht er einfach nur normales kabelloses Laden. Das sieht man auf dem Note. Das zeigt an, wie es gerade geladen wird. Entweder normal per Kabel, schnell per Kabel, kabellos oder schnell kabellos. Und ich hatte ein Netzteil. Ich muss gerade mal schauen, wie das heißt. Das ist so ein 5-Port oder ja, 5-Port-Netzteil von Aukey oder Aukey. Ich weiß nicht genau. Soll auch Quick Charge können. Klappt auch beim Handy ganz gut. Nur für die Ladestation hat es irgendwie nicht ausgereicht. Da hat es kurz angefangen zu laden und nach spätestens 5 Minuten hat es dann nur noch geblinkt und das Laden war beendet. Ich dachte erst, die Ladestation wäre kaputt. Hab dann aber mal probiert, ein Original Samsung Netzteil zu nehmen, das auch Quick Charge kann. Und damit geht's tatsächlich jetzt wunderbar. Das musste ich erstmal extra noch bestellen, dieses Netzteil. Denn ich habe natürlich bei dem arabischen Note 5 auch kein deutsches Netzteil dabei gehabt. Darum konnte ich nicht mit dem testen. Jetzt habe ich aber ein offizielles Samsung Netzteil und mit dem geht auch dieses Fast Wireless Charge sehr gut. Wie schnell das jetzt tatsächlich lädt, weiß ich aber eigentlich gar nicht, weil ich das Handy noch nie von 0 auf 100 aufladen musste. Ich glaube, das war generell noch nie unter 30%. Meistens ist es bei 70%, bis es schon wieder auf die Ladeschale gelegt wird und wieder vollgeladen wird. Ich hoffe mal, dass das den Akku nicht kaputt macht, dass es immer auf so einer hohen Akkuladung ist. Aber meistens hat man ja eh schon wieder ein neues Handy, bevor der Akku wirklich den Geist aufgibt. Gut, dann so viel von mir. Dann bleibt mir nur noch Dank an den Rio auszusprechen, dafür, dass er meinen Beitrag hier mit in die Sendung genommen hat. Und wenn ihr das hier hört, hat er das ja offensichtlich. Außerdem Dank an den Rio für den tollen Netcast, den er jede Woche für uns produziert. Besser gesagt, die Netcasts. Und damit gebe ich zurück an den Andcast. Tschüss. Gut, vielen Dank, Alex, für deine Meinung. Ich lasse einfach mal das so stehen. Ja, der Anti-Rio hat da natürlich gesprochen. Ja, ich habe einen schönen Kommentar auch bekommen. Ja, also das grenzt ja schon an Gotteslästerung. Ja, ja, lassen wir das. Ja, na gut. Gut, sonst war es übrigens das auch für diese Woche von der Community. Irgendwie war gar nichts drin, aber das kann ich verstehen. Ja, ich mein Star Wars Battlefront ist ja draußen. Wer hört denn sich da schon großen Ankast an? Ne? Ah. Ich komme dann gleich zur App der Woche und da sind wir bei Star Wars Battlefront Companion. Genau, alles Star Wars, alles Star Wars. Ja, Star Wars hier, Star Wars da, ich esse schon die ganze Zeit Star Wars Kekse, spiele dann Star Wars Battlefront und ja, wisst ihr, den Film, den Star Wars Film, da werde ich wahrscheinlich extrem enttäuscht sein. Ich weiß ja, dass Abrams das Star Wars Universum komplett kaputt machen wird mit dem Dreck, ja, aber es wird vielleicht ein guter Actionfilm sein, oder es wird sicherlich ein guter Actionfilm sein, aber ich profitiere auch davon von diesem Star Wars Hype. Star Wars Battlefront hätte es bestimmt nicht gegeben ohne diese Ankündigung von neuen Filmen, ja. Und ich bin äußerst begeistert, dass es jetzt momentan wieder so viel Merchandise gibt, das auch für die klassischen Teile ist. Also überall Darth Vader und Yoda und hin und her. Super, ja, finde ich ganz klasse. Haben muss alles, ne? Oder fast alles, ne? auf jeden Fall zu Star Wars Battlefront gibt's den Star Wars Battlefront Companion. Genau, und das ist nicht nur irgendwie so ein, wie der Name es vielleicht vermuten lässt, so ein Tipps und Tricks oder irgendwas, nein, sondern damit könnt ihr auch eure Fortschritte sehen, ja, was ihr, also euren Level und so weiter, was ihr für Waffen ihr habt, ihr könnt es gucken, und ja, das ansehen, ihr könnt auch, glaube ich, die Hands sogar editieren, wenn ich das richtig weiß, ja, ihr könnt, es gibt ja auch so ein Kartensystem, auch die könnt ihr durchforsten, ja, eure Karriere bei Star Wars Battlefront natürlich schauen, ja, es gibt dann die Cover-Images, die ihr nutzen könnt, da könnt ihr auswählen, welche ihr haben wollt und so weiter und so weiter. Und natürlich auch eure Freunde könnt ihr dort einladen. Eins der Hauptteile ist natürlich das Spiel Base Command, das integriert ist in dem in diesem Battlefront Companion. Und das ist so ein Strategiespiel, ja, also es ist nicht so wie bei Battlefield 4, dass ihr da dann hier als Commander sozusagen mitspielen könnt über diese App. Nein, es ist eben so, dass ihr, das ist ein ja, mehr oder minder getrenntes Spiel ist, ja. Und wie gesagt, so eine Strategie, so ein Basisverteidigungsspiel, allerdings nicht ganz so, nicht dieses Tower Defense Game Design, ja, sondern es ist ein bisschen ja, rundenbasierter noch. Und da könnt ihr dann verschiedene Aktionen, die ihr über diese Karten, ja, festlegt, ausführen und müsst halt dafür sorgen, dass eure Basis nicht angegriffen wird. Das ist gar nicht so einfach, ja. Weil man da genau überlegen muss, was man wie wo einsetzt, damit man dann am Schluss noch die Möglichkeit hat, eben die Angreifer alle zu stoppen. Ja, manchmal ist das gar nicht so möglich, da muss man manchmal einen sauren Apfel beißen und muss das dann aber auch eben sehen, dass man möglichst wenig Schaden erleidet. Ja. Wie gesagt, es ist ein reines Strategie- Spielchen und naja, es ist ein bisschen einfach gestrickt. Also wegen dem Spiel alleine, muss ich ganz klar sagen, wäre das jetzt nicht App der Woche geworden. Allerdings ist es zusätzlich zu dem Spiel eben eine gute Sache, weil ihr da den Überblick über euer Battlefront Gameplay behalten könnt, sehr gut behalten könnt. Es ist auch für Tablets geeignet. Da habt ihr dann eben ein Landscape-Modus, ja, und ich finde es schon nützlich, und man hat quasi seine Übersicht von seinen Kämpfern immer dabei und kann da entsprechend dann auch prahlen, ja, guck mal hier, ich bin Level so und so viel bei, ja, ne, gar nicht schlecht. Ich glaube, ich bin jetzt momentan Level 36. Seht ihr, jetzt gucke ich gerade mal in der Battlefront App. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, ne? Schon ist es wieder dieser Vorführeffekt. Ne? Ja. Battlefront EA Companion wird geladen. So, ja, noch ein bisschen. Ist ja eine EA Software. Da dauert es dann schon mal ein bisschen länger, ne? Jetzt lockt das sich da ein. Ich hab's geahnt. Naja. Komm, auf geht's. Oh, da ist er. Ach, nochmal Glück gehabt. Jetzt drücke ich mal auf Karriere, genau. Und ich bin erst Rang 32. Oh, jetzt hätte ich euch fast was Falsches erzählt. Rang 32. Ich muss weiter spielen. Mensch. Ich habe aber schon alle Blasters, alle Waffen freigeschaltet, ja. Und gar nicht schlecht bin ich. Gar nicht schlecht ich bin. Ja. Die macht. Ist mit mir. Genau, und wenn sie mit euch sein soll, dann ladet euch Star Wars Battlefront herunter, Battlefront Companion, denn es ist kostenlos. Könnt ihr also nichts falsch machen, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt. Gilt für alle Battlefront-Versionen, sowohl PC, PlayStation 4 als auch Xbox One. Diese App ist kompatibel. Bitte achtet darauf, dass ihr euch mit demselben Account anmeldet, den ihr auch bei euren Konsolen beispielsweise habt. Wenn der nämlich anders ist, ist mir leider passiert. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich 3 EA-Accounts habe. Von 2 wusste ich gar nichts mehr. Und deswegen passt also auf, dass es der richtige ist, mit dem ihr euch einloggt. Sonst kann es sein, dass alles, was ihr da gespielt habt, dann irgendwie verloren ist, wenn ihr das gerne zusammen haben wollt. Ich habe jetzt einfach mit diesem PlayStation 4 Account weitergemacht. Ansonsten hätte ich nämlich alles müsse neu machen, neu freispielen, was ich getan habe. Und ja gut, jetzt ist halt einer für den PC und einer für die PlayStation. Was soll's? Aber wie gesagt, macht den Fehler nicht. Guckt genau, mit welchem Account ihr euch anmeldet. Wenn der nicht übereinstimmt, was ihr beim PlayStation Network habt, müsst ihr das über die PlayStation Network Seite machen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Microsoft und der Xbox One ist, aber auch da wird es wohl eine Funktion geben, um den EA-Account mit dem PlayStation-Account zu verbinden. Das ist also wichtig. Damit sind wir am Ende des Uncasts. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja, Google Plus. Um der Suche eingeben, Uncast, und schon findet ihr die Community-Seite. Ja. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung heute findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Bitte mal an die Mehrzahl denken. Thenetcast.com mit S hinten, sonst boop, landet ihr woanders da und ja, da findet ihr keinen Uncast. Ne? Tja, das ist so. Weiß gar nicht, warum ich das witzig finde. Naja. Okay, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.